Deutschland mit seiner liberalen, demokratischen Tradition symbolisiert in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Ja, ich melde mich jetzt hier noch einmal von meinem Standort an der Ehren-, an der Prominenzentribüne. Und das ist etwas turbulent geworden. Die Polizei ist hier jetzt aufgezogen, weil die Absprechungssperrungen durchbrochen worden sind. Die Menschen nähern sich zu eng dem Podium und das macht verständlicherweise den Staatsschutz und die Polizei nervös. Die regeln das jetzt hier ab. Über Seitenwege, ja, über Balkons klettern die jungen Leute und kommen dann plötzlich hier auf die Tribüne. Sie wollen natürlich dem Ereignis besonders nahe sein, aber die Sicherheit verlangt, dass dies nicht geschehen darf. Also zu dieser Stunde ist wirklich jetzt Nervosität vor dem großen Ereignis und diese Nervosität überträgt sich auf die Menschen. Aber dort, wenn ich so 20 Meter weiter schaue auf die Ehrentribüne, dort sind nun inzwischen alle, die an dieser Stunde teilnehmen und sind dort versammelt und warten nun auf diese letzten Minuten. Ich sollte vielleicht etwas zu dem Fahnenschmuck sagen. An der Südseite des illuminierten Reichstags sind aufgepflanzt die Fahnen der Bundesländer. Was auffällt in der Menschenmenge ist, dass zwar die schwarz-rot-goldenen Farben dominieren, aber man sieht auch sehr viel europäische Fahnen, die überhaupt die Veranstalter versucht haben, dieser Veranstaltung einen europäischen Akzent zu geben, so etwa durch Einspielungen von vier Carillons. Carillons, das sind fahrbare Glockenspiele, wie sie hauptsächlich in Frankreich und in Belgien üblich sind. Jetzt werden die Fahnen geschwenkt. Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Mitternacht. Die Menschen spüren, jetzt naht der historische Augenblick. Immer mehr Feuerwerkskörper zerplatzen hier über uns. Es ist eine unbeschreibliche Stimmung. Nun wird die Fahne zum Mast gebracht. Es werden nach Plan vier junge Menschen, zwei junge Männer und zwei junge Frauen sein, die die Fahne befestigen und hissen werden. Ich sehe jetzt viele Wunderkerzen, mit denen die Menschen ihrer Freude Ausdruck geben. Luftballons steigen in die Höhe. Jetzt wird die Fahne am Mast befestigt. Das ist in den letzten Tagen einige Male geübt worden, damit nichts schief geht. Die Menschen warten, jeder versucht in diesen letzten Sekunden vor 0 Uhr sich eine gute Sichtposition zu verschaffen, was gar nicht so einfach ist. Vor der Frontseite des Reichstags mit der Giebelinschrift dem deutschen Volke, die Prominenz, Musikkapellen. Die Feuerwerkskörper werden immer bedrohlicher. Und trotzdem, man muss es immer wiederholen, es ist eine ungeheure Disziplin, die herrscht, keine Aggression. Die Menschen haben zwar die äußeren Absperrungen eingedrückt, dennoch glaube ich, dass die Polizei relativ wenig Mühe hat mit diesen ja ungezählten Menschen, die sich nun hier versammelt haben. Tribüne, von der Ehrentribüne vor dem Reichstag. Der große Mast, an dem die Fahne dann im grellen Licht. Vor wenigen Minuten haben junge Leute diese große schwarz-rot-goldene Fahne hier über die Ehrentribüne getragen und sie an dem Fahnenmast abgelegt. Es herrscht hier jetzt eine unglaubliche Nervosität und eine große, große Spannung. Man kann das eigentlich mit Worten kaum beschreiben, weil sich die Menschen voller Spannung auf eigentlich ein Ereignis richten, das sich im Irrationalen abspielt. Die Fahne, die aufgezogen wird, die Freiheitsglocke, und in wenigen Minuten erklingt die Freiheitsglocke vom Rathaus Schöneberg, die gestiftet wurde. Und jetzt wieder zurück vielleicht zu Günter Müchler. Ja, Sie hören noch die Musikkapelle im Hintergrund. Jetzt, in diesem Augenblick, wird die Fahne hochgezogen. Die Menschen jubeln. Die Kreisglocke vor dem Schöneberger Rathaus, die hier eingespielt wird. Nun geht es hier wirklich los. Die Feuerwerkskörper schießen in die Luft. Die Menschen prosten einander zu, umarmen sich. Noch wenige Sekunden. Jetzt ist es soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Wiedervereinigung ist vollendet. Die Teilung Deutschlands und Europas ist überwunden. Es ist ein riesiger, unbeschreiblicher Jubel. Die Menschen schütteln sich die Hände auf den Reichstag. Junge Leute, er hat natürlich immer ein wachsames Auge, aber es ist ein solcher Betrieb, eine solche Feststimmung. Und die Fahne ist hochgezogen. Es mangelt ein bisschen an Wind dafür, umso mehr Kraft. Und jetzt die deutsche Nationalhymne. Konzertchor, das Ernst-Moritz-Arndt-Ensemble und der Chor der Friedenskirche Potsdam. Von Menschen, man kann nur hoffen, dass da nichts geschieht. Hier ringsherum, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist Silvester, es ist ein riesiges, es ist ein unglaubliches Fest, ein historisches Fest. Wolfgang Labun, Sie stehen auf dem Dach unseres Übertragungswagens. Was können Sie von dort aus sehen? Ich kann sehen, eine unübersehbare Menschenmenge auf dem Platz der Republik Günter Müchler, ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen, dass die Leuchtraketen steigen in den Nachthimmel, grüne, rote, unablässig. Der Mond scheint noch immer über diese Szene, als ob er nicht mehr dazugehört. Die Menschen haben an anderes zu denken, sie denken an die deutsche Einheit. Nach 45 Jahren ist sie soeben vollbracht worden. Ja, meine Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob Sie den akustischen Hintergrund mitbekommen. Das Knallen der Raketen, die Anzahl der Menschen, die dort oben auf diesem Rechteck, dem Bau des Reichstages stehen, sie wächst immer mehr an. Eine Gruppe hat sich um eine große schwarz-rot-goldene Fahne geschart. Raketen schießen nun hinauf, werden auch von dort oben abgebrannt. Es ist ein Freudentaumel hier. Man sieht, wie sich die Menschen umarmen, wie sie sich küssen. jeder gibt seiner Freude freien Lauf. Es sind nicht nur Berliner hier, das wissen wir. Es sind Hunderttausende auch von Stadtfremden hier, auch von Ausländern, die mitfeiern wollen. Und ich habe es eben geschildert am Beispiel eines Transparenz, das eine dänische Gruppe mit sich führt und auf dem Stand: Wir gratulieren dir, Deutschland, es ist eine Freude, die nicht nur die Berliner, nicht nur die Deutschen miteinander verbindet. Ich glaube, es ist auch vielen bewusst, es ist ein europäisches Ereignis, denn hier ist ja nicht nur die Teilung Deutschlands aufgehoben worden, die so viel Leid gebracht hat. Es ist auch die Nachkriegsgeschichte, die hier ihr Ende gefunden hat, die Spaltung Europas. Und an diesem Tag, an diese Stunde knüpft sich weit über Berlin hinaus große Hoffnungen auf Frieden in Freiheit. Ja, und die Welt sich wieder vom Reichstag hier, das Feuerwerk drüben ist zu sehen vom Potsdamer Platz. Der Himmel ist voller wunderschöner, goldener, roter Raketen. Die Menschen jubeln und freuen sich darüber. Hier oben sind die Prominenten inzwischen eingeschlossen vom Jubeln des Volkes. Und die Polizei hat alle Mühe, jetzt hier noch ein bisschen Ordnung zu halten. Man schüttelt die Hände. Ich habe gerade von jungen Menschen, die hinter mir auf einem Sims stehen, als sie eine Flasche weggegriffen, eine Dusche hier runter zu mir bekommen. Das heißt, es herrscht eine riesengroße Freudenstimmung. Man singt, man freut sich, man schüttelt sich die Hände und man ist ganz sicher voller Hoffnung. Das war's. Hier wieder zurück. Und das Knallen der Feuerwehrkörper verstärkt sich, denn inzwischen hat hier das offizielle Feuerwerk, die feste Einheit, begonnen, ein Höhenfeuerwerk, das im Platz der Republik und die Westseite des Brandenburger Tores hell erleuchtet. Es sind große, weiße, gelbe Sterne, die sich hier entfalten und heruntertropfen. Inzwischen staunen die Menschen in dieser großen Menge vor dem Reichstag gebannt zu. Inzwischen wird es ruhig. Inzwischen scheint bei allen das Gefühl durchzusetzen, dass sie soeben etwas Großes miterlebt haben, ein Jahrhundertereignis, das Deutschland so überraschend zuteil geworden ist. Ich würde an dieser Stelle gerne unterbrechen, denn in diesem Augenblick sind auch wohl die inneren Absperrungsriegel durchbrochen worden. Eine riesige Menschenmenge strömt nun auf die Ehrentribüne zu, ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen. Da ist eigentlich nichts Bedrohliches, nichts Aggressives. Es ist nur Freude, die einfach kein Halten mehr kennt. Was ich nicht sehe, vielleicht können Sie es, Lutz Krieger, sehen. Eigentlich sollte zu dieser Stunde nun ein Laserstrahl von der Technischen Universität aus dem Westteil der Stadt, dem ehemaligen Westteil der Stadt, muss man sagen, hinüber zur Humboldt-Universität geführt werden, um auch auf diese Weise die Einheit zu symbolisieren. Ich kann es von hier auch nicht sehen. Ja, und über den Himmel zieht ein riesiger Laserstrahl, der leuchtet und die Menschen blicken nach oben an diesem wunderschönen Abend. Und man muss schon sagen, in dieser wunderschönen Nacht, der Mond steht schräg über dem Berliner Reichstag und hier auf der Tribüne löst sich jetzt auf der Ehrentribüne diese breite Schicht von Menschen, die dort stehen. Man kann nicht genau sehen, ob der Kanzler noch draußen ist oder der Bundespräsident, aber man geht jetzt zurück in den Reichstag und dort soll dann noch eine kleine Feier stattfinden. Aber die Menschen hier auf dem Platz, ja, die stehen und jubeln, blicken an den Himmel, wo das Feuerwerk ist. Und ich gehe jetzt mal ein Schrittchen weiter hier, danke, einen Schritt weiter in Richtung der Ehrentribüne. Ein freundlicher Mann vom Staatsschutz hilft mir hier, denn es ist jetzt ein bisschen schwierig geworden an der Stelle, an der ich stehe. Ja, hier stehe ich jetzt und hier ist jetzt dieser große Dankeschön. Ja, Sie sehen, Sie hören es im Hintergrund, man hat mir hier geholfen. Das ist wirklich sehr schwierig hier, denn es ist ein irrsinniges Gewühle und die Menschen drängen jetzt hier auf diesen Vorplatz, der eigentlich den Politikern vorbehalten ist, die jetzt zurück in dieses große Tagsportal gehen mit den großen Säulen, auf denen dann dieses Portal ist, auf oben mit der Inschrift, dem deutschen Volke. Und nun, ja, eine Feier, die Menschen blicken von jeder Seite und eigentlich kann man in solchen Momenten nur schweigen und kann es genießen. Man kann nur schweigen, sagen Sie, Lutz Krieger, und trotzdem, ich muss es wiederholen, es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, hier sein zu dürfen und zu sehen, wie die Menschen sich freuen. Weit umschlungen, die ihr Millionen, wir hörten es eben aus dem Staatstheater von Beethoven. Das ist eigentlich die Überschrift unter das, was wir hier im Augenblick sehen können. Seid umschlungen, ihr Millionen. Es ist ein Anlass, sich zu freuen, gemeinsam einem neuen Zeitabschnitt entgegenzugehen. Von meinem Standort aus kann ich nicht sehen, was sich genau vor dem Reichstag ereignet, aber ich sehe ein großes Feuerwerk im Osten Berlins, so ähnlich wie hier vor dem Reichstag. Ich sehe auch, dass die Menschenmenge, die sich auf dem Platz der Republik eingefunden hat, Fackeln entzündet hat. Sie stehen dort schweigend und halten ihre Fackeln in den Nachthimmel. Ein ergreifender Anblick, eine würdige Zeremonie in dieser Minute. Aber ich denke, Wolfgang Babun, das, was wir hier miterleben durften, es ereignet sich eben nicht nur in Berlin. Ich glaube, am anderen Ende der Leitung ist jetzt Dresden, ist ein Kollege von Sachsenradio. Ja, genau so ist das. Und in dieser Nacht der deutschen Einheit sollen auch die ehemals getrennten deutschen Rundfunkstationen zusammenarbeiten. Uwe Elkers ist im Augenblick an der Semperoper, wo ein Konzert ist. Ich sitze hier im Dresdner Hof und schaue nach Dresden in die Nacht. Und ich glaube, auch hier leuchten die Feuerwerkskörper nicht dunkler als anderswo. Das Volk ist auf der Straße, freut sich über diese nun vollzogene Einheit. Wir waren vorhin auf der Straße und hörten uns einfach einmal um, wie die Menschen darüber denken. Ja, ich würde schon sagen, wir können voller Zuversicht sein. Und müssen nun das Beste draus machen. Aus allem, nicht wahr? Also ich würde sagen, die Gefühle sind gemischt. Andererseits denke ich, dass in der deutschen Einheit eine große Hoffnung liegt. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, dass da eine große Gefahr liegt. Wo sehen Sie die Gefahr? Die Gefahr sehe ich darin, dass, wenn ich das ganze Treiben, dieses chaotische Treiben heute erlebe, also, Ihnen alles ein bisschen zu verrückt, zu wild? Ja, ein bisschen. Ja, ganz toll. Einmalig, kann man es nur sagen. Was sagen Sie? Politisch fantastisch und vor allem, wenn wir europäisch verträgen, kann es nicht besser werden. Ich komme aus dem Köln-Aachener Raum. Und Sie? Ich komme aus der Nähe von Bonn und kann nur sagen, hoffentlich hängen bei uns in der Bundesrepublik auch so viele Fahnen und so eine Stimmung wie hier. Tja, das kann man von zwei Seiten aus betrachten. Und die wären? Ob für die Menschen, die hier wohnen, leben und arbeiten möchten, sich eine Situation einstellen, mit diesem Moment vonstatten gehen. Denn für sehr viele Menschen droht Arbeitslosigkeit und ist schon eingetreten. Und die Menschen betrachten das mit viel Bedauernis. Sie haben sich das nicht so vorgestellt. Ja. Ja, es ist Freude, aber natürlich überwiegt in diesem Moment. Und wenn Dresden jetzt auch im hellerlichten Schein der Feuerwerkskörper in dieser Nacht der Einheit erstrahlt, dann sicherlich auch aus dem Grund, dass man hier in Sachsen hofft, dass hier der Anschluss an das Niveau der früheren Bundesrepublik vielleicht auch schneller geschafft wird als in anderen der künftigen oder der neuen fünf Länder, die dazugehören. Und ein Mann, der sich ganz speziell für diese Metropole, für Sachsen hier einsetzen will, ist natürlich der Oberbürgermeister. Und auch den hatten wir vorhin am Mikrofon. Ja, das war ja, ich freue mich auf die deutsche Einheit. Ein Gefühl, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, Freude ist das, was mich an diesem Tag und morgen besonders tragen wird. Ich war gestern in Hamburg zum CDU-Vereinigungsparteitag. Gestern wurde die CDU vereinigt. Morgen wird es Deutschland sein. Es gibt ja für Sie als Oberbürgermeister von Dresden hier eine Menge von Problemen zu lösen. Welche Aufgaben haben Sie sich denn für die Zukunft jetzt hier vorgenommen? Was ist das Erste nach der Einheit, was zu lösen ist? Ja, die wichtigsten Aufgaben sind, die überall vorhandene Arbeit jetzt in Arbeitsplätze umzuwandeln. Das bedeutet gleichzeitig Ankurbelung der Wirtschaft, Entwicklung der Wirtschaft, des Mittelstandes, der sozialen Marktwirtschaft. Das bedeutet Sanierung der baufälligen Wohngebiete. Das ist im Augenblick für mich die wichtigste Aufgabe, Arbeitsplätze schaffen. Ja, meine Damen und Herren, das war ein Bericht aus Dresden. Zuletzt zuvor hörten wir eine lange Reportage über ein Jahrhundertereignis. So hatte es der Kollege Wolfgang Labun genannt. Und sicher hat der Deutschlandfunk in seiner Geschichte niemals über ein bedeutenderes Ereignis berichten können. Wir waren live dabei in diesen wichtigsten Minuten, als die Zweistaatlichkeit Deutschlands beendet wurde und Deutschland seine Einheit wiedererlangt hat. Mikrofon war Jürgen Liminski. Und nun im Deutschlandfunk Hintergrund Politik. Heute die Chimäre der sozialistischen Nation. Eine Sendung von Ulrich Dovermann und Markus Heumann. Guten Abend. Es gab einmal ein Buch, das hieß Die Wunde namens Deutschland. Sinnfällig, ja geradezu dramatisch machte dieser Titel deutlich, dass es da etwas Schmerzendes gab im Begriff Deutschland, etwas Offenes, Schwerendes, etwas, was der Heilung bedurfte, zur Lösung drängte. Wenn am 3. Oktober die Einheit Deutschlands vollzogen wird, schließt sich diese Wunde. Was während der Montagsdemonstrationen in Leipzig und andernorts in der DDR als nationale Forderung deutlich wurde, gewinnt äußere Gestalt. Alle staatliche Zerrissenheit, alle gesellschaftlichen Unterschiede, alle Versuche, die Teilung zu zementieren, blieben erfolglos. Nationale und staatliche Gestalt Deutschlands drängten eben doch zur Einheitlichkeit, westlicher Gleichgültigkeit und kommunistischer Abgrenzungsideologie zum Trotz. Aber bevor alle Wirrungen der deutschen Identität nun im euphorischen Trubel der Einheitsfeiern vergessen werden, lohnt es, sich zu erinnern. Denn die Versuche, die Teilung endgültig zu machen, werden genauso in unsere Geschichte eingehen wie die Tatsache, dass sie vergebens war. Ein solcher Versuch war die Chimäre einer sozialistischen Nation in der DDR. Ein Begriff aus dem Repertoire der SED. Er ist Gegenstand dieser Sendung. Zur Zeit der Besatzung 1945 bis 1949 war die Frage nach der deutschen Nation und ihrer staatlichen Einheit noch kein Problem. Man ging mehr oder minder naiv davon aus, dass am Ende der Besatzungszeit Deutschland wieder einig Vaterland sein würde, so wie es Johannes Erbecher in seinem noch während des Krieges entstandenen Text der späteren DDR-Nationalhymne forderte. So dachte man im Westen, so dachte man auch in der sowjetischen Besatzungszone. Und so dachten nachweisbar auch die Sieger. So ließ Stalin überall in seiner Zone seinen Ausspruch von 1942 plakatieren. Die Hitlers kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat aber bleibt. Und im Vertrag von Potsdam wurde Deutschland ausdrücklich als völkerrechtliches Subjekt definiert, indem man von Angelegenheiten ganz Deutschland betreffend sprach. Erst mit den beiden Staatsgründungen von Bundesrepublik Deutschland und DDR im Jahre 1949 trat das Problem deutlich in Erscheinung. Es gibt zwar sehr unterschiedliche Definitionen von der Nation, aber allen ist gemeinsam, dass jede Nation danach strebt, in einem Staate zu leben. Hier jedoch teilte sich eine Nation in zwei Staaten auf. Der Bestand der Nation war gefährdet, auch wenn beide Staaten vehement ihren Willen zur Einheit bekundeten. Wir sind für die Einheit Deutschlands. Weil die Deutschen im Westen unsere Heimat, unsere Brüder sind, weil wir unser Vaterland lieben, weil wir wissen, dass die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands eine unumstößliche historische Gesetzmäßigkeit ist und jeder zugrunde gehen wird, der sich diesem Gesetz entgegenzustellen wagt. So Walter Ulbricht auf dem 4. Parteitag der SED 1954. Bei diesem Statement konnte sich der erste Sekretär der allmächtigen Staatspartei auf Artikel 1 der ersten DDR-Verfassung aus dem Jahre 1949 stützen, in der es heißt: Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik. Sie baut sich auf den deutschen Ländern auf. Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. Mehr als 20 Jahre lang war diese Auffassung vom Fortbestand der deutschen Nation in den Verfassungen der DDR festgeschrieben. Auch noch in der zweiten, vom 6. April 1968. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation. Und erläuternd erklärte Walter Ulbricht in seiner Rede an die deutsche Nation am 13. März 1968: Das Schicksal und die Zukunft der deutschen Nation liegt uns allen am Herzen. Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger erstreben die Überwindung der vom Imperialismus der deutschen Nation aufgezwungenen Spaltung Deutschlands, die schrittweise Annäherung der beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und des Sozialismus. Ulbrichts Rede manifestierte noch einmal die bereits bekannten Positionen der SED. Es gibt zwei gleichberechtigte Staaten in Deutschland. Die nationale Spaltung ist Resultat des Imperialismus. Die deutsche Nation aber besteht fort und drängt auf Vereinigung in einem demokratischen, sozialistischen Staat. Das schrittweise Erreichen der Vereinigung ist Verfassungsauftrag der DDR. Er sollte es nicht mehr lange bleiben. Schon während diese Grundzüge der offiziellen SED und damit der DDR-Politik noch gültig waren, wurden hinter den Kulissen ganz andere Konzepte zur nationalen Frage diskutiert. Auf dem 8. Parteitag der SED im Sommer 1971 machte sich der frisch gebackene Nachfolger Ulbrichts im Amt des Generalsekretärs der SED, Erich Honecker, zum Sprecher einer völlig veränderten Auffassung zur nationalen Frage. Man muss bei der Einschätzung der nationalen Frage von ihrem Klasseninhalt ausgehen. Die sozialistische Revolution, die zur Erneuerung aller Existenzformen der menschlichen Gesellschaft führt, erneuert auch von Grund auf die Nation, indem das Proletariat, wie Marx und Engels im Kommunistischen Manifest begründeten, die politische Herrschaft erobert, erhebt es sich zur nationalen Klasse, konstituiert es sich selbst als Nation. Mit der Errichtung der Arbeiter- und Bauernmacht und dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft entwickelt sich ein neuer Typ der Nation, die sozialistische Nation. Im Gegensatz zur BRD, wo die bürgerliche Nation fortbesteht und wo die nationale Frage durch den unversöhnlichen Klassenwiderspruch zwischen der Bourgeoisie und den werktätigen Massen bestimmt wird, der, davon sind wir überzeugt, im Verlauf des welthistorischen Prozesses des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus seine Lösung finden wird, entwickelt sich bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik, im sozialistischen deutschen Staat, die sozialistische Nation. Auf dem 8. Parteitag trat so ein völlig neuer Begriff von Nation ans Licht. Die verfassungsrechtlichen Konsequenzen daraus zog Honecker 1974, als er aus der DDR-Verfassung alle die ganze deutsche Nation betreffenden Bezüge ersatzlos streichen ließ. Dem DDR-Bürger offenbarte sich der ideologische Schwenk der Staatspartei vor allem im Alltagsleben. Der Begriff Deutschland wurde fortan gemieden, wo immer es ging. Der deutsche Fernsehfunk verwandelte sich über Nacht in das Fernsehen der DDR, der Deutschlandsender in die Stimme der DDR. Aus dem Deutschen Journalistenverband wurde der Journalistenverband der DDR, die Deutsche Versicherung mutierte zur staatlichen Versicherung der DDR. Und ein Fußballfan wurde gar zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er ein Deutschlandplakat hochgehalten hatte. In offenbar provokatorischer Absicht, wie ihm die Volkspolizei vorhielt. Und die Nationalhymne verstummte. Die Textzeile vom Deutschland einig Vaterland passte nicht mehr in die politische Landschaft. Sie wurde zum Instrumental. Die SED hatte alle Mühe, den soeben zur sozialistischen Nation erklärten Bürgern der DDR klarzumachen, was das denn nun eigentlich sei, eine sozialistische Nation. Aber sie mühte sich redlich. Die Geschichte hat längst ihr Wort gesprochen. Mit der sozialistischen Revolution und der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik wurden Grundlagen, Inhalt und Formen des nationalen Lebens qualitativ verändert. zu konstruieren war eine eigene Nationalgeschichte der DDR, an deren Ende gesetzmäßig die sozialistische Revolution zu stehen hatte. Eine Geschichte, die über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung weit hinausreichte. Der Bauernführer Thomas Müntzer, der Reformator Martin Luther, der Heeresreformer Gneisenau und der Freiherr vom Stein, sogar Friedrich der Große, sie alle wurden als Wegbereiter des Sozialismus katalogisiert und annektiert. Für die Geschichte der Bundesrepublik blieben nur die finsteren Seiten der Historie übrig. Geführt von der Arbeiterklasse hat das Volk der Deutschen Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit dem Gang der Geschichte durch den Aufbau des Sozialismus sein Recht auf sozialökonomische, staatliche und nationale Selbstbestimmung verwirklicht. Neben der Geschichte wurde also auch ein eigenes Nationalvolk der DDR erfunden, das sich durch seine Gesellschaftsform von dem Volk der BRD unterscheiden sollte. Und mit dem nationalen Recht auf Selbstbestimmung forderte Honecker die völkerrechtliche Anerkennung dieser neuen Nation. In der Deutschen Demokratischen Republik entwickelt sich die sozialistische deutsche Nation. Wohlgemerkt, sie entwickelt sich. Sie ist nicht fertig. Sie ist erst im Werden begriffen. Die Frage war nur, wollten die DDR-Bürger überhaupt eine eigene Nation werden? Denn ein solcher Volkswille ist die Voraussetzung für die Existenz einer Nation, wie sie der französische Soziologe Ernest Renan definiert. Die Existenz einer Nation ist ein alltägliches Plebiszit. Die SED, nie durch freie Wahlen legitimiert und misstrauisch gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, machte sich nun auf, diesen Willen zu formen. Zum Beispiel durch eine Renaissance des romantischen Begriffes Heimat. Ziel der Innenpolitik, die Synthese einer sozialistischen Heimat. Kennst du das Land mit seinen alten Eichen? Das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach? Wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen, wo ich ein Zimmer hab unterm Dach. Hier lernte meine Mutter das Regieren, als sie vor einem Trümmerhaufen stand. Ich möchte dieses Land nie mehr verlieren, es ist mein Mutter- und mein Vaterland. Hier schaffen Felder, was ich einmal werde, hier Was für eine merkwürdige Fiktion. Eine am ideologischen Reißbrett entworfene sozialistische Nation mit staatlich verordnetem Heimatgefühl. Es ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die vorgestellten DDR-Modelle von der Nation Idealtypen blieben. In der politischen Wirklichkeit der DDR konnten sie, so rein wie dargestellt, nie durchgehalten werden. Die SED unter Ulbricht zum Beispiel hielt zwar proklamatorisch die Fahne der deutschen Einheit hoch, sie ging sogar so weit, die DDR als den deutschen Kernstaat zu bezeichnen. Das hinderte sie aber nicht, separate Reformen durchzuführen, die von vornherein Hindernisse auf dem Weg zur deutschen Einheit waren. Sie verweigerte sich auch allen Ansprüchen, die aus einer solchen Verantwortung als Kernstaat zu ziehen gewesen wären. Die DDR fühlte sich nicht verpflichtet, Wiedergutmachungsleistungen für die NS-Verbrechen zu zahlen. Nationale Identität und Kontinuität waren für sie nicht dasselbe. Sie zimmerte sich eine eigene DDR-Tradition unter Aussparung aller dunklen Kapitel der deutschen Geschichte zusammen. Und auch die Einführung einer eigenen Staatsbürgerschaft für die DDR-Bürger 1967 weist ja in die dann später von Honecker eingeschlagene Richtung auf eine eigene Nation DDR. Und nach dem 8. Parteitag wurde zwar die sozialistische Nation kreiert, aber sie blieb bis zum Ende nur Stückwerk. Viele Institutionen behielten ihre Bezeichnung Deutsch. Das markante Beispiel, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Erich Honecker selbst durchbrach die Prinzipien dieser angeblich sozialistischen Nation, als er anlässlich der Nachrüstungsdebatte einen Appell an die westlichen Politiker im Namen des deutschen Volkes richtete. Und schließlich erfordert das Problem eine plausible Antwort auf die Frage der Volkszugehörigkeit in dieser sozialistischen Nation zu finden, viele Kompromisse, die dann in folgender Formel verbindlich wurden. Unser sozialistischer Staat heißt Deutsche Demokratische Republik, weil ihre Staatsbürger der Nationalität nach in der übergroßen Mehrheit Deutsche sind. Staatsbürgerschaft DDR, Nationalität Deutsch. So liegen die Dinge. So Erich Honecker 1974 auf der 13. Tagung des Zentralkomitees der SED. Die sozialistische Nation DDR war nie frei von Widersprüchen. Trotz aller Agitation seitens der SED entwickelte sie sich nicht. Wer eine intensive Geschichtsschreibung betreibt, selbst wenn dies in der Absicht geschieht, eine eigene Geschichte zu konstruieren, erinnert ständig an die gemeinsame deutsche Geschichte und hält sie so lebendig. Wer wohl aus Devisengründen den Besucherverkehr und die Intensivierung des Postverkehrs zulässt, der erlaubt damit auch eine Vertiefung der menschlichen Verbindungen und hindert so eine separate nationale Entwicklung. Und wer schließlich nicht verhindern kann, dass die eigenen Bürger allabendlich zu ARD und ZDF emigrieren, der wird bei dem Versuch, ein Gefühl für die sozialistische Heimat DDR zu erzeugen, kläglich scheitern. Dies alles war in der Bundesrepublik Deutschland wohl bekannt. Hier war man der Auffassung, dass die Einheit der deutschen Nation in der Gefahr war, vergessen oder verdrängt zu werden. Einerseits durch die Gewöhnung an die Teilung und die Zufriedenheit mit dem eigenen wachsenden Wohlstand hierzulande, andererseits durch die drohende Isolierung der Menschen in der DDR. Deutschlandpolitik war also darauf gerichtet, die nationale Frage in der Bundesrepublik Deutschland im Bewusstsein der Menschen wachzuhalten. Für die Bürger der DDR galt es, die Verbindungen zwischen West und Ost aufrechtzuerhalten bzw. neue zu schaffen. Dieser Zielsetzung diente die Bonner Deutschlandpolitik aller Regierungen spätestens seit 1969. Über sie herrschte im Bundestag ein breiter Konsens. So konnte Herbert Wehner 1973 aus einer Erklärung des Kuratoriums Unteilbares Deutschland zitieren, die von allen damaligen Fraktionen getragen wurde. Es ist Aufgabe der vor uns liegenden Zeit, das Bewusstsein der Einheit der Nation zu erhalten. Gemeinsame Geschichte, Sprache und Kultur sind unauslöschliche Bestandteile dieser Einheit der Nation. Die durch jahrelange Trennung verschütteten menschlichen Beziehungen gilt es Schritt für Schritt neu zu beleben. Dies mag als ein Beispiel für die zahllosen Reden zu diesem Thema genügen. Es wurde ausgewählt, weil an ihm die breite Übereinstimmung besonders deutlich wird. Letztendlich aber war die Grundfrage der sozialistischen Nation die, ob es einen breiten Willen in der DDR selbst gab, eine solche Nation zu errichten. Über diesen Willen herrschte im Westen allgemein Unklarheit. Staatssekretär Ottfried Hennig, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, formulierte es 1984 so. Wenn die Deutschen in der DDR sich in einer wirklich freien Weise dafür entschieden hätten, ihre jetzigen Verhältnisse haben und behalten zu wollen, wäre meiner Tätigkeit als Deutschlandpolitiker der Boden entzogen. Wenn sie sagen würden, sie wollten auf Dauer lieber in zwei Staaten leben, würde ich augenblicklich aufhören, von Wiedervereinigung zu reden. Dies aber war nie der Fall. Dies ist nicht so. Im Gegenteil, unter den Deutschen in der DDR ist der Wille zur Einheit, das Gefühl der Zusammengehörigkeit viel stärker und unbeschädigter geblieben als im westlichen Deutschland. Deutschlandpolitik bezog sich also immer im Kern auf den Zusammenhalt der Deutschen und auf ihren Willen zur Nation. Den Zusammenhalt und den Willen, den die SED mit ihrer Chimäre von der sozialistischen Nation DDR beenden wollte. Beides ist letztlich ein Kampf um das Bewusstsein der Deutschen gewesen. Entschieden hat den Kampf das Volk in der DDR, als es auf den Straßen und Plätzen skandierte: Deutschland, einig Vaterland. Der von der SED geforderte Wille zur sozialistischen Nation war eben nicht gewachsen. Es war stattdessen, zur Überraschung vieler, der alte Wille zur deutschen Nation, der sich da bahnbrach. Was sagte Ulbricht doch? Wir wissen, dass die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands eine unumstößliche historische Gesetzmäßigkeit ist und jeder zugrunde gehen wird, der sich diesem Gesetz entgegenzustellen wagt. Er hat recht, Behein. Guten Abend. Das war Hintergrundpolitik. Heute die Chimäre der sozialistischen Nation. Eine Sendung von Ulrich Dovermann und Markus Heumann. Nach einer kurzen Schaltpause folgen Nachrichten. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Klassische Worte aus der Präambel zum Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Und auf die Feststellung, dass das deutsche Volk in den genannten Ländern auch für jene Deutschen gehandelt hatte, denen mitzuwirken damals versagt war, folgte schließlich als Verfassungsgebot: Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Konrad Adenauer, damals Präsident des Parlamentarischen Rates, später erster Bundeskanzler, am Tag der Verkündung des Grundgesetzes. Gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Es wird in Nummer 1 des Bundesgesetzblattes von heute veröffentlicht. Wir sind, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge. Gut 41 Jahre dauerte es, bis das ganze deutsche Volk unter der Fahne Schwarz-Rot-Gold vereint sein sollte. Den entscheidenden Beschluss zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland fasste die Volkskammer in den frühen Morgenstunden des 23. August 1990. Sabine Bergmann-Pohl, die Präsidentin des DDR-Parlaments, leitete die Abstimmung. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Abgegeben wurden 363 Stimmen. Davon ist keine ungültige Stimme abgegeben worden. Mit Ja haben 294 Abgeordnete gestimmt. Historiker haben die Frage, warum dieser Beitritt nicht schon vor 41 Jahren hatte beschlossen werden können, längst beantwortet. In der Hauptsache waren die Gründe in der Moskauer Deutschlandpolitik zu suchen. Stalins politisches Kalkül im Zusammenwirken mit den deutschen Kommunisten, dem von der Roten Armee 1945 besetzten Teil Deutschlands, sein eigenes Herrschafts- und Gesellschaftssystem aufzuzwingen, als Glacis für die Erringung der politischen Macht in ganz Deutschland. Dieses Kalkül bedingte nach Gründung der Bundesrepublik zwangsläufig deutsche Zweistaatlichkeit.